Am 25. Juli wurde es bekannt, dass die USA die Aufstellung der Rakete Patriot 3 vom neuesten Typ in Südkorea planen. Sie wollen die neue, die im Vergleich mit der bisherigen eine doppelte Abfanghöhe besitzt, im nächsten Jahr den US-Truppen in Südkorea liefern. Um ein Raketenabwehrsystem für einen Atomkrieg in Korea bald zu errichten, machten die USA vor kurzem die Saat-Einführung in Südkorea bekannt und planen sogar die Rakete Patriot 3 vom neuesten Typ einzuschleppen.